Vom 2. bis zum 7. Mai gab es in der Sporthalle der Kim-Il-sung-Universität das Tischtennisturnier der Behinderten und Amateure im Frühling 2017. Das Turnier, an dem die Behinderten, Amateure und Ausländer teilnahmen, fand in die Behinderten- und Amateurenklassen, die Amateurenklasse nach dem Alter und die gemischten Amateurenklasse geteilt statt. Die Mitarbeiter des Koreanischen Verbandes für Behindertenschutz, die Tischtennisliebhaber, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, die Studenten, der ständige Koordinator der UN und ständige Vertreter des UN-Entwicklungsprogramms Papan Mishura, die Diplomaten verschiedener Länder in der DVRK, die Sonderberichterstatterin für das Recht der Behinderten des UNO-Menschenrechtsrates Catalina de Bandas Aguilar und ihre Begleitung, die zu Besuch in der DVRK weilen, die ausländischen Gäste und die Auslandskoreaner sahen sich das Turnier an. Den Behinderten und Amateuren mit guten Leistungen wurden die Pokale, Medaillen und Preisurkunden verliehen.